SWR 2 Hörspiel. Lebensgeschichte und gesammelte Erfahrungen David Copperfields des Jüngeren von Charles Dickens. Nach der ersten deutschen Übersetzung von Karl Kolb für den Funk bearbeitet von Walter Andreas Schwarz. Sie hören die vierte Sendung einer fünfteiligen Folge. Regie führt Claire Schimmel. Nein, überfallt mich nicht, ihr Bilder der Vergangenheit. Tretet behutsam vor meine Seele, dass Schmerz und Freude in verklärter Ferne bleiben. Nur weiß ich mich auch in der Erinnerung nicht besser zu fassen als damals, als das Geschehene geschah. Steerforth. Mein bester Freund seit meiner Schulzeit. Warum hat unter allen gerade dich das Schicksal dazu ausersehen müssen, das Mädchen zu entführen, das noch immer vor meiner Seele als reiner Engel steht? Wie in jenen beklagenswerten Tagen, so begreife ich noch heute nicht, warum du es sein musstest, der denen, die ihres Lebens Glück in diesem Mädchen sahen, so großes Leid zufügte. Dem Bräutigam nahmst du die Braut, dem Onkel nahmst du die Sonne seines Lebens, denn das war ihm Emily. Und mir zwangst du einen Abschied auf, der mich viel härter traf, als je dein Tod mich treffen könnte. Denn niemals mehr. Möge Gott es dir verzeihen, Steerforth, werde ich deine Hand in Liebe und Freundschaft berühren. Wenn auch mein Herz dir seine Freundschaft nie versagen wird. Dabei beteure ich euch, die ihr meine Geschichte bis hierher kennt, dass ich gerade in dem Augenblick, als Emily von meinem Freund entführt wurde und ich all den Jammer, der über Ham und Mr. Peggotty kam, miterleben musste, zum glücklichsten Menschen der Welt bestimmt war. Denn ich liebte. Liebte zum ersten Mal in meinem Leben. Das reizendste Wesen, dem ich jemals begegnet war. Nicht Emily liebte ich wirklich. Das wurde mir klar, ehe sie mit Steerforth auf und davon ging. Und alle Betrübnis und mein Schmerz galten ihrem Schicksal und denen, die darum so viel Leid erfuhren. Und auch Agnes Bickfield liebte ich nicht wirklich. Wenn ich auch heute eingestehe, dass ich sie wahrscheinlich immer, vom ersten Tage an, da ich ihr begegnet bin, geliebt habe. Damals liebte ich Dora. Ich hatte mit niemandem darüber gesprochen, mit Steerforth nicht und auch nicht mit Agnes. Dabei fällt mir nachträglich ein, dass ich, glaube ich, im Sinne hatte, mit ihr darüber zu sprechen oder ihr zu schreiben, weil ich ihr alles anvertraute, was mich bewegte. Kurze Zeit vor dem entsetzlichen Ereignis mit Emily war Steerforth zu mir nach London gekommen und wir waren mit einigen seiner Freunde ins Theater gegangen, nachdem wir bei mir gegessen und reichlich Wein getrunken hatten. Im Theater war ich Agnes begegnet. In meinem für mich beschämenden Zustand, ich muss betrunken gewesen sein, wollte ich sie nach Hause bringen, wogegen sie sich wehrte. Dann sah ich sie am nächsten Tag. Sie hatte mir verziehen, aber sie warnte mich vor meinem bösen Engel. Du siehst mich an, Trott, als weißt du nicht, wen ich meine. Steerforth ist ein böser Engel, Trott. Ich sehe den Einfluss, den er auf dich ausübt. Ja, sie hatte mich gewarnt. Ich bitte dich, Trotwood, so oft du an mich denkst, überleg dir, was ich dir eben geraten habe. Dann bat sie mich, ihr immer alles zu erzählen von mir. Nicht nur, wenn du Sorgen hast, sondern auch, wenn du dich verliebst. Oder bist du am Ende schon verliebt? Sag, Trott, in wen bist du verliebt? In niemand, versicherte ich ihr. Und das war nicht gelogen. Denn Dora begegnete ich erst später, als Agnes ihren Besuch in London längst beendet hatte und wieder bei ihrem Vater in Canterbury war. Meine Tante hatte mir den Vorschlag gemacht, Proktor zu werden. Und da ich glaubte, einige Neigung für diesen Beruf zu empfinden, so hatte sie bei den ihr bekannten Proktoren Spenlow und Jorkins in Dr. Commons einen Probemonat für mich ausgemacht. In dieser Zeit wollte ich beweisen, dass die 1.000 Pfund, die meine Ausbildung kosten sollten, auch lohnend angelegt sein würden und dass ich tatsächlich Lust zu diesem Beruf hatte. Und nun war dieser Probemonat um und ich trat endgültig bei Spenlow und Jorkins in die Lehre. An dem Tage, als ich in dieses Geschäft eintrat, sagte mir Mr. Spenlow, der Witwer war und eine einzige Tochter hatte, dass er mich gern zu sich einladen würde. Nicht gleich morgen, aber in ein paar Tagen, wenn meine Tochter aus Paris zurückgekehrt ist. Sie wird dann ihre Ausbildung in diesem Töchtererziehungsheim beendet haben und bei mir bleiben. Wenn Sie uns dann die Ehre erweisen wollen. Ich bedankte mich für die freundliche Einladung und am Samstag darauf löste er sein Versprechen ein und wir fuhren nach Norwood, wo er sein Haus besaß. Wir unterhielten uns auf der Hinfahrt sehr angenehm und Mr. Spenlow gab mir einige Winke in Bezug auf meinen Beruf. Es ist der vornehmste Beruf von der Welt. Ein einfacher Anwalt ist ein Nichts dagegen, gar nicht zu vergleichen. Ein Proktor ist etwas Exklusives, viel weniger mechanisch, aber dafür viel gewinnreicher. Und dann, wir machen uns in Dr. Commons die Sachen viel leichter, als es anderswo geschehen könnte. Und schon das macht uns zu einer privilegierten Klasse. Natürlich kann man sich nicht die unangenehme Tatsache verbergen, dass wir hauptsächlich von den Anwälten verwendet werden. Aber sehen Sie, das ist doch eine so untergeordnete Klasse von Menschen, auf die man als einigermaßen anspruchsvoller Proktor herabblickt. Oh, er wusste viele Beispiele, sein Lob zu rechtfertigen, und die ganze Reise ging darüber hin. Es war wirklich ein schönes Haus, in dem er wohnte. Und der Garten, in dem es stand, war so vortrefflich gehalten, dass ich ganz bezaubert war. Wir traten ein, das Haus war hell erleuchtet und standen in der Halle, wo ein Bedienter uns empfing. Wo ist Miss Dora? Drüben, Sir, im Frühstückszimmer. Das war ein denkwürdiger Augenblick. Ich hatte den Namen Dora zum ersten Mal gehört. Was für ein schöner Name, dachte ich, und trat mit Mr. Spenlow in das Frühstückszimmer. Mr. Copperfield, meine Tochter Dora und die vertraute Freundin meiner Tochter Dora. Ohne Zweifel war es Mr. Spenlow, der das sagte, aber ich wusste es nicht und kümmerte mich auch nicht darum. In einem Augenblick war ich verloren. Mein Schicksal hatte sich erfüllt. Ich war ein Gefangener. Ich liebte Dora Spenlow zum Wahnsinnigwerden. In einem Augenblick war ich in einen Abgrund von Liebe versunken. Hals über Kopf stürzte ich hinein, bevor ich Besinnung genug hatte, ein Wort zu ihr zu sagen. Ich habe Mr. Copperfield schon früher gesehen. Der bekannte Klang dieser Stimme brachte mich nicht in Verwirrung, denn in der ganzen irdischen Welt hätte mich jetzt nichts verwirren können. Ich war nur etwas erstaunt, Miss Murdstone, die Schwester meines Stiefvaters, des Tyranns meiner Knabenjahre, hier wiederzusehen, wo ich Dora fand. Diese Begegnung war wirklich eine Überraschung. Mr. Spenlow schien ebenfalls überrascht. Das freut mich zu erfahren, Copperfield, dass Sie und Miss Murdstone bereits miteinander bekannt sind. Mr. Copperfield und ich sind Verwandte. Wir waren einmal ein wenig miteinander bekannt. Und damals war er noch ein Kind. Die Verhältnisse haben uns seitdem voneinander getrennt. Ich hätte ihn nicht wiedererkannt. Ich entgegnete, dass ich Sie unter allen Umständen wiedererkannt hätte. Und das war wahrhaftig nicht gelogen. Miss Murdstone ist so gut gewesen, das Amt, wenn ich mal so sagen darf, einer vertrauten Freundin meiner Tochter Dora anzunehmen. Und da meine Tochter Dora leider keine Mutter hat, hatte Miss Murdstone die Güte, ihre Gefährtin und Beschützerin zu werden. Ein schnell wieder verschwindender Gedanke sagte mir, dass Miss Murdstone gleich einem Taschenschlagring, den man gewöhnlich einen Lebensretter nennt, viel mehr zu Angriffs- als zu Verteidigungszwecken geeignet war. Und als ich gleich darauf Dora wieder ansah, glaubte ich in ihrem Gesicht deutlich lesen zu können, dass sie nicht sehr geneigt sein dürfte, allzu vertraulich gegen ihre Gefährtin und Beschützerin zu sein. Als später zum Essen geläutet wurde, ich hatte versucht, mich umzukleiden, brauchte aber die dreifache Zeit, da ich noch immer nicht bei mir war, fand ich einige Gesellschaft vor. Aber wer außer Dora noch da war, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich auf jeden, der mit ihr sprach, eifersüchtig war. Denn mit mir hatte sie noch kein Wort gewechselt. Nur mit anderen hatte sie gesprochen. Und ich saß dabei und sog jedes ihrer Worte ein. Sie hatte das lieblichste Stimmchen, das heiterste Lachen, die anmutigsten und entzückendsten kleinen Launen, die jemals einen Jüngling in hoffnungslose Sklaverei schmiedeten. Sie war in jeder Hinsicht ein niedliches Püppchen. Als sie mit Miss Murdston dann das Speisezimmer verließ, verfiel ich in ein träumerisches Brüten, das nur von der quälenden Furcht gestört wurde, Miss Murdston möchte mich in den Augen Doras herabsetzen. Aber als wir später im Salon saßen, wurde diese Furcht bald in sehr unerwarteter Weise zerstreut. David Copperfield, auf ein Wort bitte. Miss Murdston winkte mich zu sich in eine Nische. David Copperfield, ich werde nicht versuchen, die Tatsache zu verhehlen, dass ich in Ihrer Kindheit eine sehr ungünstige Meinung von Ihnen gefasst hatte. Ich kann mich damals geirrt haben, oder Sie haben sich so verändert, dass mein Urteil nicht mehr gerechtfertigt ist. Darum handelt es sich jetzt nicht zwischen uns. Ich kann meine Meinung von Ihnen haben, Sie können Ihre Meinung von mir haben. Es ist deshalb nicht notwendig, dass diese Meinungen hier in Kollision geraten. Ich wollte Ihnen vorschlagen, dass wir einander als entfernte Bekannte begegnen. Und es ist gar nicht notwendig, dass einer von uns dem anderen zum Gegenstand von Bemerkungen machen sollte. Sind Sie damit einverstanden? Miss Murdston, ich glaube, Sie und Mr. Murdston haben mich sehr hart behandelt und meiner Mutter das Leben schwer gemacht. Der Meinung werde ich sein, solange ich lebe. Aber mit Ihrem Vorschlag bin ich ganz einverstanden. Miss Murdston sagte nichts weiter hierauf. Sie schloss nur die Augen und verbeugte sich. Und dann berührte sie eben noch den Rücken meiner Hand mit den Spitzen ihrer kalten, steifen Finger und verließ mich. Ich weiß weiter nichts mehr von dem ganzen Abend, als dass ich Dora entzückende Balladen in französischer Sprache singen hörte. Meistens des Inhaltes, dass wir, wie es uns auch ginge, immer tanzen sollten. Tralala, tralala. Und dabei begleitete sie sich auf einem herrlichen Instrument, das einer Gitarre ähnlich sah. Und dann, dass ich in selige Verzückung geriet, dass ich alle Erfrischungen zurückwies, dass mein Gemüt einen besonderen Widerwillen gegen Punsch hatte, dass Dora mich anlächelte und mir ihre liebliche Hand gab, als Miss Murdston sie unter ihre Fittiche nahm und hinwegführte. Dann, dass ich einmal einen Blick in den Spiegel warf und mir ein ganz blödes, ausdrucksloses Gesicht entgegensah, dass ich mich in höchst sentimentaler Stimmung zu Bett legte und in einem halb betäubten Zustand wieder erwachte. Es war ein schöner Morgen und noch früh, und ich kam auf den Einfall, in den Laubengängen auf und ab zu wandeln und mich ganz in die Leidenschaft zu versenken, indem ich mir Doras Bild immer wieder vor Augen rief. Als ich durch die Vorhalle ging, begegnete ich ihrem kleinen Hunde namens Chip. Ich näherte mich ihm zärtlich, denn ich liebte selbst ihn. Er zeigte mir aber nur grimmig seine Zähne, lief unter den Stuhl, knurrte und bellte und wollte sich nicht die mindeste Vertraulichkeit gefallen lassen. Der Garten war morgen frisch und einsam, und ich versuchte, mir das selige Gefühl zu vergegenwärtigen, das mich überkommen würde, wenn ich jemals dieses süße Wunder gewinnen könnte. Sie Dora nennen, ihr schreiben, sie anbeten und glauben zu dürfen, dass alles... Sie rief ihren Hund, gleich würde ich ihr begegnen. Heute noch, in der Erinnerung an dieses Zusammentreffen, durchzuckt es mich vom Kopf bis zum Fuß. Oh, Mr. Copperfield. Sie sind recht früh draußen, Mrs. Spenlow. Es ist so langweilig im Haus. Und Miss Murdston ist so dumm. Sie schwatzt solchen Unsinn. Der Boden müsste erst trocken werden, bevor ich ausginge. Ja. Außerdem ist es die schönste Zeit des ganzen Tages. Finden Sie nicht auch? Ja, doch, ja. Jetzt ist es ja auch heiter. Der Tag, meine ich. Vor einer Minute kam es mir hier noch ganz finster vor. Soll das ein Kompliment sein? Oder oder hat sich das Wetter wirklich geändert? Nein, kein Kompliment. Die Wahrheit. Aber das Wetter hat sich auch nicht geändert. Vielleicht ist es, ich glaube, es ist mir, meine Stimmung ja. Ist so... Ach, Mr. Copperfield. Chip, sei lieb zu dem Herrn, das rate ich dir. Er hat sich noch nicht mit Ihnen angefreundet. Nein. Wollen wir nicht ein Stück gehen? Ja, kommen Sie. Ich zeige Ihnen die Geranien im Gewächshaus. Sie sind eben von Paris zurückgekehrt? Ja. Waren Sie schon einmal dort? Nein. Dann müssen Sie schnell hinreisen. Es wird Ihnen sehr gefallen. Ja, vielleicht. Aber ich möchte doch lieber hierbleiben. Viel lieber sogar. Aber Chip, du bist ein ganz böser Hund. Komm mal her, du böser Chip. Jetzt sei aber ganz still. Was hast du denn nur? Muss ich strafen? Du, was bist du für ein böser Hund? Ein ganz böser Chip bist du heute früh. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Brav? Na komm, nun ist alles wieder gut. Vertragen wir uns wieder? Ja? Mein lieber Chip. Ich weiß gar nicht, was er heute hat. Sicher ist er eifersüchtig. Ja, sicher. Sind Sie nicht sehr befreundet mit Miss Murdstone? Ich? Nein, durchaus nicht. Hier ist das Gewächshaus. Gehen wir hinein. Miss Murdstone ist ein sehr langweiliges Geschöpf. Ich kann gar nicht begreifen, woran Papa gedacht hat, als er sie zu meinem Schutz ins Haus nahm. Wer braucht denn Schutz? Ich gewiss nicht. Chip kann mich viel besser beschützen als Miss Murdstone. Hier sehen Sie einmal. Sind die Geranien nicht wunderschön? Oh ja, wirklich. Papa nennt sie meine vertraute Freundin. Aber das ist sie ganz und gar nicht. Nicht wahr, Chip? Wir beide, Chip und ich, schenken solch grämlichen Leuten unser Vertrauen gewiss nicht. Ja. Oh, er ist müde. Am hellen Tag. Wissen Sie, es ist recht schlimm, weil wir keine Mama haben, an ihrer Stelle ein brummiges altes Geschöpf wie Miss Murdstone immer auf den Hacken zu haben. Nicht wahr, Chip? Aber das ist uns einerlei. Wir werden ihr schon nicht zu Gefallen tun. Nicht wahr, Chip? Du willst an den Geranien riechen. Oh, Dora. Süßeste, reizendste Dora. Dieses Geranienhaus war ein wahrer Feengarten. Und der Geruch eines Geranienblattes erfüllt mich heute noch mit einer halb komischen, halb ernsthaften Verwunderung über die Veränderung, die in einem Augenblick in mir vorgegangen war. Und nie werde ich die blauen Bände und den Strohhut vergessen. Und alle Liebkosungen, die ihr Hund von ihr empfing, genoss ich doppelt in seligen Träumen. Miss Murdstone hatte sie gesucht und holte uns nun zum Frühstück. Sie führte uns in so feierlichem Schritt, als ob es zu einem Militärleichenbegräbnis ginge. Wie viel Tassen Tee ich trank, weil Dora ihn bereitete, weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß noch, dass ich Tee hinuntergoss, bis mein ganzes Nervensystem, wenn ich damals eines gehabt hätte, unbedingt hätte zugrunde gerichtet werden müssen. Ach, wie wenig ahnte Mr. Spenlow, der mir gegenüber saß, dass ich ihn in Gedanken heiß und stürmisch als meinen Schwiegervater umarmte. Wie wenig ahnte er, als ich ihm später Gute Nacht sagte an diesem Sonntag, der mein Glückstag war, dass er eben seine volle Einwilligung zu meiner Verlobung mit Dora gegeben und dass ich des Himmels Segen auf sein Haupt herabflehte. Ich will hier nicht den fruchtlosen Versuch machen, zu beschreiben, in welchem Lichte mir am folgenden Tag die Arbeit erschien. Ich meine nicht bloß die Träume, die ich dabei träumte, sondern auch alle meine Gedanken. Denn immer war Dora dabei, bei jedem Prozess, bei jeder Verhandlung, immer, Tag aus, Tag ein, Woche um Woche, Quartal um Quartal. Sagen aber muss ich hier, dass ich mir in der ersten Woche meines Verliebtseins 4 prachtvolle Westen kaufte. Nicht für mich, ich machte mir nichts daraus, aber für Dora. Außerdem trug ich gelbe Glacé-Handschuhe auf der Straße. und legte den Grund zu all meinen Hühneraugen, die ich je besessen habe. Wenn meine damaligen Stiefel mit der natürlichen Größe meiner Füße verglichen werden könnten, würden sie auf die rührendste Weise Zeugnis von dem Zustand meines Herzens ablegen. Und doch, obwohl ich mich durch diesen Huldigungsakt zum Krüppel machte, ging ich täglich viele Meilen in der Hoffnung, sie zu sehen. Ich war auf der Straße nach Norwood bald so bekannt wie der Briefträger dieses Distrikts. Doch nur manchmal sah ich sie, nach langen Zwischenräumen. Und zu meiner Liebe gesellte sich bald meine grenzenlose Sehnsucht nach ihr, nach Dora, der Angebeteten meines Herzens. Wie man sich leicht denken kann, erwartete ich immer eine neue Einladung von Mr. Spenlow. Aber ich erlebte eine Enttäuschung nach der anderen, denn er forderte mich nicht auf. Meine Wirtin, Mrs. Crabb, muss eine sehr scharf blickende Frau gewesen sein, denn bereits nach kurzer Zeit, nachdem ich mich verliebt und noch nicht den Mut gehabt hatte, es jemandem zu sagen oder zu schreiben, an Agnes schrieb ich nur, dass ich Mr. Spenlow, dessen Familie aus einer Tochter bestehe, besucht habe. Ich sage, Mrs. Crabb muss einen scharfen Blick gehabt haben, denn sie war schon nach kurzer Zeit dahinter gekommen. Als ich eines Abends sehr schwermütig zu Hause saß, kam sie herauf zu mir, sie litt, was sie mir oft erzählte, an Krämpfen, und fragte mich, ob ich ihr mit etwas Kardamom-Tinktur mit Rhabarber mit 7 Tropfen Nelkenessenz vermischt aushelfen könnte. Das ist das beste Mittel, Mr. Copperfield. Oder natürlich, wenn Sie das nicht haben, so würde ein Schluck Cognac gewiss die gleichen Dienste tun. Denn Cognac ist gewissermaßen das zweitbeste Mittel. Da ich von dem ersten Mittel nie etwas gehört und das zweite stets in Vorrat hatte, was sie natürlich wusste, so schenkte ich ihr ein Glas ein, das sie, um jedem Verdacht, es könne Unrecht verwendet werden, zu begegnen, vor meinen Augen austrank. Das wird mir helfen. Sollten Sie auch trinken, ab und zu ein Glas Cognac, in Ihrem Zustand, in dem Sie sich befinden? Ich sah sie verwundert an. Es schneidet mir ins Herz, Sie so zu sehen. Ich bin ja auch eine Mutter. Ich sah nicht recht ein, was dieser Umstand mich anging. Ich weiß ja, was es ist. Da steckt eine junge Dame dahinter. Ich möchte nicht zudringlich sein, aber so viel sehe ich. Ich vermochte nicht viel dagegen einzuwenden. Ich will nur den jungen Herrn anführen, der vor Ihnen hier in diesem Logis wohnte und der hier vor Ihnen starb. Er verliebte sich. Und bald ließ er sich die Westen enger machen, obgleich er vom Trinken ganz angeschwollen war. Aber Sie sind noch jung, Mr. Copperfield. Und mein Rat ist, fassen Sie sich ein Herz. Seien Sie kein Kopfhänger. Lernen Sie Ihren eigenen Wert kennen. Wenn Sie sich zur Zerstreuung auf irgendetwas verlegen wollten, wie zum Beispiel aufs Kegelspielen, was sehr gesund ist, so würde das recht gut sein. Danach überzeugte sie sich, dass auch ja kein Tropfen mehr im Glas geblieben war und ließ mich allein, ohne dass ich sagen könnte, getröstet worden zu sein. Ich dachte daran, dass es wohl doch besser wäre, wenn ich Agnes mein Herz ausschüttete. Aber ihr schreiben oder gar nach Canterbury fahren? Nein, ich wusste, dass ich mein Geheimnis für mich bewahren musste. Agnes hatte genug eigene Sorgen. Jetzt, als ich in meinem unglücklichen Glück an sie dachte, fiel mir die Abschiedsszene ein, als sie das letzte Mal aus London abreiste. An jenem Morgen begann sie auch von Uriah Heep zu sprechen. Ich glaube, er will beim Vater ins Geschäft eintreten, Trott. Was? Uriah? Dieser demütige Grieche? Das kann nicht, das darf nicht sein, Agnes. Hast du deinem Vater keine Vorstellungen gemacht? Du musst mit ihm darüber reden. Einen solchen Wahnsinnsschritt darf er auf keinen Fall tun, Agnes. Ach, Trott. Du musst es verhindern, solange es noch Zeit ist. Kannst du dich nicht mehr erinnern, wie es war, als du das letzte Mal bei uns warst? Wie er da saß und entweder trank oder verzweifelt vor sich hinblickte. Das ist eine Schande, dass dieser Uriah diese Schwäche deines Vaters für sich ausnutzt. Wenige Tage, nachdem du weg warst, macht er mir die ersten Andeutungen, dass Uriah mit in das Geschäft eintreten wird. Er bemühte sich sehr, die Sache so darzustellen, als sei sie sein freier Entschluss. Zugleich war er verzweifelt, dass ich merkte, wie ihm dies misslang. Denn sein Entschluss war erzwungen. Aber Agnes, wer kann ihn dazu zwingen? Uriah hat sich dem Vater unentbehrlich gemacht. Er ist schlau und übersieht nichts. Er hat Vaters Schwächen kennengelernt, hat sie genährt und Kapital daraus geschlagen. Und dann hat er sie ausgenützt, bis der Vater ihn fürchtete. Als ob ich das geahnt hätte. Er stellt sich demütig und bescheiden. Aber seine Stellung gibt ihm große Macht und ich fürchte, er macht nicht den besten Gebrauch davon. Das fürchte ich allerdings auch. Damals, als der Vater es mir sagte, wollte Uriah fort und eine andere, wie er sagte, bessere Stelle annehmen. Das bedrückte meinen Vater sehr und der Ausweg, ihn als Kompagnon anzunehmen, schien ihn zu erleichtern. Ja, und du, Agnes, wie dachtest du darüber? Ich fühlte, dass das Opfer notwendig war, um den Vater zu beruhigen. Und deshalb bat ich ihn, es zu bringen. Ach, Todd, mir ist fast, als wäre ich Vaters Feind gewesen, anstatt sein liebstes Kind. Nicht, Agnes, weine nicht. Bitte, Agnes. Todd, lass mich dich bitten. Sei freundlich zu Uriah Heep. Verüble ihm nichts, was dir an ihm unsympathisch ist. Denke in jedem Falle an den Vater und an mich. Ich wollte Uriah noch im Büro aufsuchen, traf ihn aber nicht an. Dafür begegnete ich ihm am nächsten Tag und er fragte, ob er noch mit zu mir nach Hause kommen dürfe und so lud ich ihn auf eine Tasse Kaffee ein. Das Bewusstsein, ihn als Gast bei mir zu haben, war mir sehr unbehaglich. Er begann sogleich, von sich zu reden. Sie haben gewiss etwas von einer Veränderung in meinen Aussichten gehört, Master Copper... Ich sollte sagen, Mr. Copperfield? Ich bejahte kurz. Ach, ich dachte mir gleich, Miss Agnes müsse davon wissen. Es freut mich zu hören, dass es Miss Agnes weiß. Oh, ich danke Ihnen, Mr. Copperfield. Ich hätte ihm den Stiefelknecht, der vor mir auf dem Teppich so schön bereit stand, an den Kopf werfen können, weil er mich verleitet hatte, etwas über Agnes zu sagen, so unwesentlich es auch war. Aber ich trank ruhig meinen Kaffee weiter. Was für ein Prophet Sie gewesen sind, Mr. Copperfield. Wissen Sie noch, wie Sie einmal da waren, Sie noch in Canterbury auf der Schule, aber Sie sagten damals, dass ich vielleicht einmal in Mr. Wickfields Geschäft eintreten und die Firma Gar Wickfield und Heap heißen könnte. Ja, Sie besinnen sich vielleicht nicht mehr darauf, aber so eine geringe Person, Master Copperfield, wie ich bin, hütet derartige Äußerungen wie einen Schatz. Er saß vor mir mit seinem wie aus Holz geschnitzten Grinsen auf dem Gesicht und sah ins Feuer. Auch der geringste Mensch, Master Copperfield, kann ein Werkzeug zum Guten werden. Und der Gedanke muss mich freuen, dass ich für Mr. Wickfield ein Werkzeug zum Guten gewesen bin. Und dass ich es noch öfter werde sein können. Oh, was für ein vortrefflicher Mann das ist, Mr. Copperfield, und wie unvorsichtig er gewesen ist. Jetzt konnte ich nicht mehr an mich halten. Es tut mir sehr leid, das zu hören. In jeder Hinsicht. Sie haben ganz recht, Mr. Copperfield. In jeder Hinsicht. Vorzüglich wegen Miss Agnes. Sie erinnern sich wohl nicht mehr an Ihre beritten Äußerungen, Master Copperfield, aber ich erinnere mich noch recht wohl, wie Sie einmal sagten, dass jeder Mann Miss Agnes bewundern müsse und wie dankbar ich Ihnen dafür war. Sie haben das gewiss vergessen, Master Copperfield? Nein. Oh, wie mich das freut zu denken, dass Sie der Erste waren, der die Funken des Ehrgeizes in meiner demütigen Brust entfachte. Und dass Sie es nicht vergessen haben. Und wieso ist eigentlich Mr. Wickfield, der so viel wert ist wie 500 Menschen Ihrer Art? Meine. Unvorsichtig gewesen, Mr. Heap? Oh, sehr unvorsichtig, Master Copperfield. Sehr unvorsichtig. Aber ich wollte, Sie wären so gut, mich Uriah zu nennen. Es erinnert an die alten Zeiten. Nun gut. Uriah. Ich danke Ihnen, Master Copperfield. Es ist wie das Läuten alter Glocken, wenn Sie Uriah sagen. Ich bitte um Verzeihung. Was hatte ich doch gleich gesagt? Sie sprachen von Mr. Wickfield. Oh ja, richtig, richtig. Ja, ja, sehr unvorsichtig, Mr. Copperfield. Aber das ist ein Punkt, den ich niemand außer Ihnen gegenüber berühren möchte, also nur andeutungsweise. Wenn in den letzten Jahren jemand anders an meiner Stelle gewesen wäre, so hätte er Mr. Wickfield, was ist das für ein trefflicher Mann, Master Copperfield, ganz in seiner Hand. Ach ja, ja, daran ist kein Zweifel. Vermögensverlust, Schande und wer weiß was noch wäre das Ende gewesen. Mr. Wakefield weiß es. Ich bin das niedrige Werkzeug, das ihm dient, und er stellt mich auf eine Höhe, die ich kaum zu erreichen erwarten durfte. Aber ich bin immer noch bescheiden. Und Sie werden von meiner Bescheidenheit nicht schlimmer denken, wenn ich Ihnen ein wenig mein Herz öffne. Nicht wahr, Master Copperfield? Nein. Ich danke Ihnen. Miss Agnes, Master Copperfield. Uriah. Oh, es ist schön, dass Sie mich freiwillig Uriah nennen. Meinen Sie nicht, dass Sie heute sehr schön war, Master Copperfield? Sie war wie immer. Allen anderen in jeder Hinsicht überlegen. Oh, ich danke Ihnen. Das ist so wahr. Dafür bin ich Ihnen sehr dankbar. Keine Ursache. Sie haben durchaus keinen Grund, mir zu danken. Nun sehen Sie, Master Copperfield, das ist eben das Geheimnis, das ich Ihnen anvertrauen möchte. So gering ich auch bin, hat doch das Bild der Miss Agnes, ich stehe nicht an, Ihnen mein Geheimnis anzuvertrauen, Master Copperfield. Mit welch einer reinen Leidenschaft liebe ich den Boden, den Agnes betritt. Haben Sie denn Miss Wickfield Ihre Gefühle gestanden? Oh nein, Master Copperfield, doch Gott, nein. Niemand anderem als Ihnen. Sie sehen ja, ich arbeite mich erst langsam aus meiner niedrigen Stellung heraus. Eine meiner Haupthoffnungen ist, dass sie gewahr wird, wie nützlich ich Ihrem Vater bin und wie ich ihm den Weg ebne, damit er nicht strauchle. Sie liebt Ihren Vater so sehr, Master Copperfield, dass ich glaube, sie wird zuletzt seinetwegen freundlich gegen mich werden. So. Und wenn Sie die Güte haben wollen, mein Geheimnis zu bewahren, Master Copperfield, und mir nicht entgegenzuarbeiten, würde ich Ihnen ganz besonders dankbar sein. Ich weiß, was für ein gutes Herz Sie haben, aber Sie könnten doch, ohne dass Sie es wollten, bei meiner Agnes wegen meines geringen Ansehens gegen mich wirken. Ich nenne Sie mein, Master Copperfield. Es gibt ein Lied. Ich gäbe Kronen hin, Sie mein zu nennen. Und das hoffe ich. Mit der Zeit. Ich werde dieses Gespräch nie vergessen. Ich werde nie vergessen, wie ich mich in dieser Nacht im Bett herumwälzte. Wie ich mich mit meinen Gedanken an Agnes und dieses Geschöpf quälte. Gute Agnes. Zu gut und schön für irgendeinen, den ich mir ausdenken konnte. Du solltest am Ende zur Gattin eines solchen Schuftes bestimmt sein. Ich wollte es nicht fassen. Und ich überlegte, was ich tun könnte und was ich tun sollte. Aber ich gelangte zu keinem anderen Entschluss, als dass der beste Weg für ihren Frieden sei, nichts zu tun. Und alles, was ich erfahren hatte, für mich zu behalten. So schwieg ich und verheimlichte Agnes, was Uriah Heep mir anvertraut hatte. Und ich verheimlichte ihr auch meine Liebe zu Dora. An wen aber sollte mein übervolles Herz sich wenden? Ich musste zu ihr. Ich musste es ihr sagen, immer wieder, dass ich sie liebe, wie sehr ich sie liebe. Meine Ungeduld von damals treibt mir noch heute das Herz in den Hals. Indes kam ich nicht dazu, Dora zu sehen. Ich habe erzählt, was sich ereignete. Ich musste nach Yarmouth reisen und den Mann meiner Kinderfrau begraben und erleben, wie mein bester Freund das Glück der kleinen Emily zerstörte. Aber in jungen Jahren scheint auch das Unglück schneller zu vergehen. Peggotty war mit mir nach London gezogen und ich hatte ihr bei der Vollstreckung ihres Testaments geholfen. Ihr Bruder lebte ebenfalls kurze Zeit bei ihr, bis er auszog, um das Glück seines Alters, wie er Emily nannte, zu suchen. Wir konnten ihn nicht zurückhalten, sondern ihn nur mit unserem Segen ziehen lassen, dorthin, wo er glaubte, Emily zu finden. Dora aber beherrschte meine Gedanken und war meine Zuflucht in Schmerz und Missbehagen und entschädigte mich sogar einigermaßen für den Verlust meines besten Freundes Steerforth. Je größer mir die Fülle von Lüge und Unglück in der Welt schien, desto heller und reiner glänzte Doras Stern hoch über dieser Welt. Ich will um Verzeihung bitten, wenn ich hier länger als vielleicht schicklich bei mir selbst und meinem Glück verweile, das ich damals empfand. Aber nur so ist die übergroße Freude zu verstehen, die ich fühlte, als Mr. Spenlow mich zu dieser Zeit zum Geburtstag seiner Tochter nach Norwood einlud. Die Einladung war eine Woche vor diesem Ereignis an mich ergangen. Und es ist leicht vorstellbar, welcher Torheiten ich mich in diesen 7 Tagen schuldig machte. Mir wird heute noch warm, wenn ich nur an das Halstuch denke, das ich mir kaufte. Und als ich dann ein feines Billettchen mit durchbrochenem Rande empfing mit der Aufschrift »Durch Papas gütige Hand zur Erinnerung«, verbrachte ich die Tage bis zu ihrem Fest im halben Delirium. Um 6 Uhr früh des ereignisreichen Tages war ich schon auf dem Markt in Covent Garden und kaufte einen Strauß Blumen für Dora. Um 10 Uhr saß ich im Sattel, ich hatte mir einen feurigen Grauschimmel gemietet, den Strauß auf dem Hute, um ihn frisch zu erhalten, und trabte nach Norwood. Als ich ankam, saß Dora im Garten vor dem Hause auf einer Bank unter einem Holunderbaum. Oh, Mr. Copperfield! Diese wenigen Worte entzückten mich zu meiner eigenen Verwirrung so sehr, dass ich noch heute nicht weiß, wie ich meine viel zu engen Stiefel über den Rasen zu ihr schleppte, denn mir war, als müsste ich fliegen. Sie lachte, und die junge Dame, die neben mir auf der Bank saß, lachte ebenfalls. Und ihr Hündchen Chip bellte mich an. Chip, sei nicht so böse. Komm und sei brav. Statt aufzuhören zu bellen, fletschte Chip die Zähne aus, Eifersucht offenbar. Und er hatte Ursache dazu, wenn er nur entfernt geahnt hätte, wie ich seine Herrin verehrte. Setzen Sie sich zu uns, Mr. Copperfield. Julia, das ist Mr. Copperfield. Das ist Miss Mills, Mr. Copperfield. Meine Freundin Julia Mills. Ich freue mich. Hier, die Blumen sind für Sie, Miss Spenlow. Oh, ich danke Ihnen, Mr. Copperfield. Was für schöne Blumen. Chip, hier riech einmal, was für schöne Geranien wir bekommen haben. Chip, willst du wohl? Sie werden es gewiss gern hören, Mr. Copperfield, dass diese abscheuliche Miss Murdstone nicht hier ist. Sie ist zu ihres Bruders Hochzeit gereist und wird wenigstens 3 Wochen wegbleiben. Ist das nicht ein Glück? Da es für Sie ein Glück ist, ist es auch für mich eins. Reizend gesagt. Sie ist das unangenehmste Geschöpf, das ich kenne, Julia. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie abscheulich sie ist. Das kann ich sehr wohl, meine Liebe. Nun ja, du kannst es vielleicht, gute liebe Julia. Ich entnahm daraus, dass Miss Mills im Laufe eines wechselvollen Lebens mancherlei Prüfung zu bestehen gehabt hatte und dass davon vielleicht das gemessene Wohlwollen ihres Benehmens herrührte. Und dies war auch wirklich der Fall, wie ich sehr bald herausfand. Miss Mills hatte unglücklich gelebt und sich von der Welt zurückgezogen, um nur noch den unbekümmerten Hoffnungen anderer verliebter junger Leute ruhige Teilnahme zu schenken. Als der turbulente Tag zu Ende ging, wir waren zu einem Picknick hinausgefahren, und ich neben der Kutsche einherritt, die mit dem eingeschlafenen Mr. Spenlow, mit Dora und Julia die Landstraße entlang rollte, rief Miss Mills, dieses weise, liebenswürdige, obgleich weltmüde Mädchen von kaum 20 Jahren, mich zu sich auf ihre Seite des Wagens. Ich muss Ihnen etwas sagen. Beugen Sie sich näher zu mir, damit wir Spenlow nicht aufwecken. Ja, und was ist? Dora wird ein paar Tage bei mir bleiben. Sie kommt übermorgen. Wenn Sie uns besuchen wollen, so wird sich mein Vater gewiss glücklich schätzen, Sie kennenzulernen. Ich gebe Ihnen meine Adresse. Konnte ich etwas anderes tun, als einen stummen Segen auf Miss Mills Haupt herabzurufen und ihre Adresse in dem sichersten Winkel meines Gedächtnisses aufzubewahren? So bald Dora wiederzusehen. Morgen gleich. Ich ritt an diesem Abend so beglückt nach Hause, dass ich ganz aufgeregt ankam und nicht schlafen konnte. Jeden Vorfall, jedes Wort von ihr rief ich mir 1000-mal zurück und war so wahnsinnig verliebt, als es ein törichter Jüngling je zu sein vermochte. Ich konnte den Morgen nicht erwarten und erschien viel früher, als wir verabredet hatten. Und mit dem festen Entschluss, Dora meine Liebe zu erklären und mein Schicksal zu erfahren, über das nun Dora entscheiden konnte. Mr. Mills war nicht zu Hause, was mir nicht viel ausmachte. Aber Miss Mills fand ich zusammen mit Dora und Chip natürlich in einem Zimmer im oberen Stock. Miss Mills schrieb Noten ab. Ich erinnere mich, es war ein neues Lied mit dem Titel »Grablied der Liebe«. Und Dora malte Blumen. was ich fühlte, als ich meine eigenen Blumen erkannte, den wirklichen und echten Strauß vom Covent Garden Markt. Ich kann nicht sagen, dass sie sehr ähnlich waren oder überhaupt irgendwelchen Blumen glichen, die ich jemals gesehen hatte, aber ich erkannte sie an dem sie umgebenden Papier, das ganz genau kopiert war. Es tut mir leid, Mr. Copperfield, dass Papa nicht zu Hause ist. Ich freue mich aber, dass Sie gekommen sind. Oh, bitte, würden Sie mich einen Augenblick entschuldigen, damit ich dem Diener auftrage, den Tee zu bereiten? Bitte. Ich hoffe, Ihr Pferd war nicht müde, als es gestern so spät nach Hause kam. Oh nein. Es war ein weiter Weg. Ja, als wir allein ritten, war der Weg sogar sehr weit. Und es hatte nichts, was es munter erhalten konnte. Hat es denn kein Futter bekommen unterwegs? Doch, es hat ihm an nichts gefehlt. Ich meine nur, es fühlte nicht das unaussprechliche Glück, das ich in ihrer Nähe genoss. Natürlich meinen Sie das nicht im Ernst. Aber Sie können ja auch tun und lassen, was Sie wollen. Komm her, du böser Chip. Ich weiß nicht, wie ich es anfing, aber in einem Augenblick war es geschehen. Ich kam Chip zuvor. Dora lag in meinen Armen. Und ich konnte mich nicht beruhigen, ihr immer und immer wieder meine Liebe zu beteuern. Und wenn sie von mir verlangte, ich sollte für sie sterben, so hätte sie es bloß zu sagen und ich wäre bereit. Das Leben ohne sie wäre unter keiner Bedingung zu ertragen. Jede Minute hätte ich sie geliebt, bei Tag und bei Nacht. Bis in alle Ewigkeiten würde ich sie lieben. Jeden Augenblick. Bis zur Verzweiflung. Dora hatte gezittert und geweint. Aber schließlich saßen wir leidlich beruhigt nebeneinander auf dem Sofa und Chip lag auf ihrem Schoß und zwinkerte mich friedlich an. Die Last war von meinem Herzen. Dora und ich waren verlobt. Miss Mills war ungewöhnlich nachdenklich, als Dora, die zu ihr gegangen war, sie zurückbrachte. Ich fürchte, weil das Geschehene Neigung hatte, die in den Höhlen ihrer Erinnerung schlummernden Echos zu wecken. Aber sie gab uns ihren Segen und die Versicherung ihrer dauernden Freundschaft und sprach zu uns überhaupt so, wie es sich für eine Stimme aus dem Kloster schickte. Was für eine müßige, traumhafte, glückliche, törichte Zeit das war. Wie wir uns unsere Rendezvous gaben, wie wir einen Briefwechsel durch Miss Mills Hände verabredeten und einander mindestens einen Brief täglich versprachen und wie wir uns heimlich trafen. Von allen Zeiten, die ich durchlebt habe, ist keine, an die ich halb so glücklich und halb so zärtlich zurückdenken kann. Jetzt schrieb ich an Agnes, so wie ich mich mit Dora verlobt hatte. Es ist merkwürdig. Als ich an jenem schönen Abend am offenen Fenster saß und an Agnes schrieb und die Erinnerung an ihr helles, ruhiges Auge und ihr sanftes Antlitz mich beschlich, breitete es einen solchen Frieden über die Aufregung aus, in der ich jetzt beständig lebte und die selbst mein Glück nicht unberührt ließ, wie ich vorher bereits darzulegen versuchte, dass ich weich wurde bis zu Tränen. Als ob Agnes irgendein Teil meiner natürlichen Heimat wäre. Als ob mein Herz in Liebe, Freude, Kummer, Hoffnung oder Enttäuschung sich ganz selbstverständlich zu ihr wenden und bei ihr seine sicherste Zuflucht und seine beste Freundin finden müsste. Von Steerforth schrieb ich dennoch nichts. Nur, dass Emilys Flucht aus Yarmouth große Trauer hervorgerufen und dass ich mich wegen der diesen Vorfall begleitenden Umstände doppelt verletzt fühlte. Agnes' Antwort traf mit umgehender Post ein. Ich las sie und hörte ihre herzgewinnende Stimme. Was kann ich mehr sagen? Als ich eines Abends mit Peggotty, die meine Wohnung pflegte, nach Hause kam, fanden wir zu unserer Überraschung meine Flurtür offen stehen. Und noch weit mehr überrascht, fanden wir meine Tante und ihren treuen Begleiter Mr. Dick vor. Meine Tante saß auf einem Koffer, vor sich ihre zwei Vögel in ihren Bauern und auf dem Schoß ihre Katze, ein weiblicher Robinson Crusoe, und trank Tee. Mr. Dick lehnte gedankenvoll an einem großen Papierdrachen, wie wir ihn manchmal hatten steigen lassen, als ich noch bei ihnen in Dover war, und auch er war von Koffern umgeben. Während sich Peggotty schüchtern im Hintergrund hielt, eilte ich auf meine Tante zu. »Liebe Tante«, Welch unerwartete Freude. Mr. Dick, wollen wir wieder Drachen steigen lassen? Und wie geht es der Denkschrift? Ist sie fertig? Ach, wo denkst du hin, Trott? König Karl der Erste verirrt sich immer wieder noch darin und so ist vorläufig nichts. Aber das ist doch... Holla, wie geht's denn Ihnen? Du erinnerst dich noch an meine Tante, Peggotty. Um Himmels Willen, mein Junge, nenne die Frau nicht bei diesem Südsee-Insulaner Namen. Wenn sie verheiratet ist, so lass sie den einzigen Vorteil daraus ziehen. Wie heißen Sie jetzt? Barkis, Ma'am. Barkis, nun, das ist doch ein menschlicher Name. Wie geht es Ihnen, Barkis? Ich hoffe, Sie befinden sich wohl. Danke, Ma'am. Ja, es geht mir leidlich. Wir sind älter geworden, sehe ich. Ja, ja. Lieber Trott, gib mir noch eine Tasse Tee. Aber gern, Tante. Und setz dich bequem hier in den Lehnstuhl. Nein, nein. Lass mich nur hier sitzen, auf meinem Eigentum. Hier ist der Tee. Peggotty, nimm dir auch. Danke. Tja, Trott. Wollen Sie sich nicht doch lieber bequemer setzen, Ma'am? Nein. Ich bleibe hier sitzen, auf meinem Eigentum. Ich werde hinuntergehen und etwas Butter kaufen. Nein, Sie brauchen nicht wegzugehen, Barkis. Trott, bist du ein fester und selbstständiger Charakter geworden? Ich hoffe es, Tante. Was meinst du? Ich glaube es, Tante. Nun, so sage mir, warum meinst du wohl, sitze ich heute Abend lieber auf diesem meinem Eigentum? Aber Tante, was für eine seltsame Frage. Wie soll ich das erraten? Weil es alles ist, was ich habe. Weil ich ruiniert bin, lieber Sohn. Aber Tante... Dick weiß es, ich bin ruiniert, lieber Trott. Alles, was ich in der Welt besitze, befindet sich in diesem Zimmer, mit Ausnahme des Häuschens, und das wollen wir vermieten. Liebe Tante... Barkis, ich brauche ein Bett für Mr. Dick. Für mich können Sie vielleicht hier etwas zurechtmachen, der Ersparnis wegen. Es ist bloß für heute Nacht. Wir wollen morgen weitersprechen. Ach, mein lieber Trott, wir müssen Widerwärtigkeiten ruhig ertragen und uns nicht von ihnen einschüchtern lassen, lieber Trott. Wir müssen das Unglück müde machen. Sobald ich meine Geistesgegenwart, die mich bei dem ersten überwältigenden Eindruck der Nachricht ganz verließ, wiedergewonnen hatte, schlug ich Mr. Dick vor, mit mir zu Peggottys Wohnung zu gehen, wo ja das Bett von Peggottys Bruder frei geworden war, als dieser auszog, um seine Emily zu suchen. Er war mit dem Zimmer nicht nur zufrieden, sondern ganz entzückt davon. Ich versuchte, als wir allein in seiner neuen Bleibe waren, zu erfahren, ob Mr. Dick etwas von der plötzlichen Veränderung der Verhältnisse meiner Tante wusste. Aber er hatte keine Ahnung. Er war so heiter und ruhig und fragte nur ganz harmlos, was das sei, zugrunde gerichtet. Ich habe es sehr bereut, dass ich ihn aufklärte, denn alsbald fing er heftig an zu weinen und es kostete mich viel Mühe, ihn wieder zu beruhigen. Später, als wir beim Abendessen saßen, bemerkte ich, wie er das Brot in seiner Hand ansah, als sei es unsere letzte Nahrung vor dem Hungertode. Meine Tante dagegen war sehr gefasst und darin uns allen ein Vorbild. Sie sollte in meinem Bett schlafen und ich im Wohnzimmer, womit sie auch einverstanden war. Als Peggotty und Mr. Dick dann gegangen waren und ich, nachdem ich sie ein Stück begleitet hatte, wieder ins Zimmer trat, ging meine Tante auf und ab und zupfte die Spitzen ihres Nachthäubchens mit den Fingern zurecht. Schließlich ging sie an den Tisch, wo ich ihr den Abendtrunk hingestellt hatte, rührte mit dem Löffel darin herum und trank dann bedächtig einen Schluck. Trott, ich mache mir nicht viel aus fremden Gesichtern, aber deine Barkis gefällt mir beinahe. Das zu hören ist mir lieber als 100 Pfund, Tante. Es ist doch eine seltsame Welt, wie dieses arme Weib jemals mit diesem Namen herumlaufen konnte. Wenigstens heißt sie jetzt Barkis, ein kleiner Trost. Barkis hat dich sehr lieb, Trott. Ja, sie würde alles tun, es zu beweisen. Alles, das glaube ich auch. Da hat sie mich doch wohl gebeten und angefleht, etwas von ihrem Gelde anzunehmen, das ihr Mann ihr hinterlassen hat. Sie habe zu viel, hat sie mir gesagt. Diese alberne Gans. Vom ersten Augenblick an, da ich sie bei meinem armen, guten Kind, bei deiner Mutter sah, wusste ich, dass sie die allerlächerlichste Person der Welt war. Aber diese Barkis hat ihre guten Seiten. Tja, ja. Während du mit Dick fort warst, habe ich mit ihr ein langes Gespräch gehabt. Ich weiß alles, Trott. Ich weiß alles. Ach, ich weiß nicht, wo diese unglücklichen Mädchen eigentlich hinaus wollen. Ja, arme Emily. Sprich mir nicht von arm. Sie hätte daran denken sollen, ehe sie so viel Unheil anrichtete. Gib mir einen Kuss, Trott. Ich bedauere dich, dass du so frühzeitig so traurige Erfahrungen machen musstest. Ach, Tante. Und du, Trott? Du bildest dir also auch ein, du wärst verliebt? Also wirklich? Einbilden, Tante. Ich bete sie an mit ganzer Seele. Dora? Aha. Und du willst behaupten, das kleine Ding sei ganz reizend? Liebe Tante, niemand kann sich den geringsten Begriff von dem machen, was sie wirklich ist. Nicht leichtsinnig? Leichtsinnig, Tante. Gut, gut. Ich frag ja nur. Ich will sie nicht herabsetzen. Und ihr glaubt also, ihr wäret füreinander geschaffen. Wie? Ein ganzes langes Leben wollt ihr miteinander führen? Wie? Ich weiß wohl, Tante, wir sind jung und unerfahren, aber wir lieben uns, das weiß ich auch. Und niemand von uns könnte je einen anderen Menschen lieben. Ach, Trott, blind, blind, blind. Doch ich will nicht zwei junge Geschöpfe auseinanderbringen. Und wir haben Zeit genug vor uns zum Warten. Ich weiß nicht warum, aber bei ihren Worten beschlich mich ein dunkles Gefühl, wie eine Wolke, die mich überschattete. Wie unglücklich ich mich fühlte, als ich mich niederlegte. Wie ich immer wieder daran dachte, dass mich Mr. Spenlow, Doras Vater, als armen Menschen betrachten würde. Dass ich als Ehrenmann verpflichtet war, Dora zu sagen, wie sich meine Verhältnisse geändert hatten und ihr Wort zurückzugeben. Dabei wusste ich, dass es Unrecht von mir war, nicht mehr an meine Tante und weniger an mich zu denken. Aber ich konnte auf keine anderen Gedanken kommen. Meine Selbstsucht war unzertrennlich von Dora. Ich kam zu dem Entschluss, dass mein erster Schritt der Versuch sein müsste, meinen Lehrkontrakt aufzuheben und das Lehrgeld zurückzuerhalten. Und so ging ich viel früher als sonst in die Kanzlei nach den Dr. Commons, um mit Mr. Spenlow zu sprechen, sobald er hereintrat. Niemand kann sich denken, was es mich kostete, ihm meinen Vorschlag zu unterbreiten. Und niemand wird verstehen, wie mir zumute war, als er darauf alles andere als einsichtig erwiderte: Es tut mir außerordentlich leid, Copperfield, von dem Missgeschick Ihrer Tante zu hören. Es tut mir außerordentlich leid. Aber es ist nicht Sitte, aus einem solchen Grunde Lehrkontrakte rückgängig zu machen. Ich dachte schon, Ihre Tante hätte einen Schlaganfall erlitten. Aber so ist es kein geschäftsmäßiges Verfahren. Durchaus nicht. Da, und dann Mr. Jorkins. Nein, er wäre erst recht dagegen. Es wurde mir klar, von einer Rückzahlung der 1.000 Pfund, die meine Tante für mich bezahlt hatte, konnte nicht die Rede sein. Ich ging in großer Niedergeschlagenheit nach Haus und versuchte, mein Gemüt mit dem Schlimmsten vertraut zu machen. Umso freudiger war ich überrascht, als ich vor dem Haus Agnes begegnete, der meine Tante noch von Dover aus geschrieben hatte, in welche Verhältnisse sie geraten war und dass sie mit Mr. Dick nach London gehen würde. Es ergab sich diese Gelegenheit. Mein Vater hat hier zu tun. Ich bin so froh, dich zu sehen, Agnes. Gewiss hätte ich jetzt niemand anders herbeigewünscht als dich. Wirklich? Nun, ich hoffe zuerst Dora. Ja, aber dann dich zunächst. Das dachte ich mir. Mein Vater kommt später und holt mich ab. Uriah Heep ist auch hier in London. So, dann sind Sie jetzt Associés, dieser verwünschte Kerl. Hier, bitte. Ach, der Engel von Canterbury, Agnes. Ich freue mich so sehr, Sie zu sehen. Legen Sie Ihren Hut ab und setzen Sie sich zu mir. Ich habe heute mit Mr. Spenlow gesprochen, Tante. Weswegen, mein Junge? Ist das nicht eine schlimme Verlegenheit, in die ich da geraten bin, Agnes? Er will meinen Lehrvertrag nicht rückgängig machen. Es war unüberlegt, Trott, ihn das zu fragen. Aber du bist ein guter Junge und ich bin stolz auf dich. Kommt und hört zu, was Betsy Trotwood euch zu sagen hat. Wir wollen ihrer Sache ins Angesicht blicken und sehen, wie es damit steht. Ich meine, wie es mit mir steht. Also, Betsy Trotwood hatte einiges Vermögen, seht ihr? das sie für einige Zeit auf die Bank legte und dann auf Rat ihres Agenten in Hypotheken verwandelte. Das machte sich sehr gut und brachte anständige Zinsen. Und Betsy Trotwood hatte sich also nach neuen Gelegenheiten umzusehen, ihr Geld unterzubringen. Sie glaubte, sie sei klüger als ihr Agent, der jetzt kein so guter Geschäftsmann mehr war wie früher, und so setzte sie sich in den Kopf, das Geld selbst anzulegen. Aber sie verlor. Zuerst beim Bergbau und so weiter. Und zuletzt verlor sie bei der Bank. Die Bank stand offenbar am anderen Ende der Welt und muss da über den Rand gefallen sein. Tja. Und damit ist die Geschichte aus. Ist das die ganze Geschichte, Miss Trotwood? Die ganze Geschichte? Freilich. Außer etwa der Frage, was noch zu tun bleibt. Einmal haben wir das Häuschen, das ungefähr 70 Pfund einbringt. Ja, und das ist alles. Ich meine, Tante, dass ich etwas tun muss. Ei, was, du wirst Proktor und sonst nichts. Dick haben wir noch. Er bekommt ungefähr 100 Pfund jährlich. Aber natürlich muss das Geld für ihn selber ausgegeben werden. Trotwood, wenn du Zeit hättest. Ja, ich habe Zeit, Agnes. Sehr viel Zeit. Ich glaube, die Geschäfte eines Sekretärs würden dir nicht schwerfallen. Gewiss nicht, Agnes. Weil Dr. Strong, dein alter Lehrer, Trotwood. Ja? Er hat jetzt seine Stelle niedergelegt und ist nach London gezogen und hat meinen Vater nach einem Sekretär gefragt. Meinst du nicht, er würde lieber als jeden anderen seinen ehemaligen Lieblingsschüler um sich haben? Liebe Agnes, was wäre ich ohne dich? Du bist immer mein guter Engel. Dabei hast du schon einen guten Engel. Und einen braucht man gewöhnlich nur. Dann will ich dem Himmel für diese Bevorzugung danken, denn ich habe somit zwei. Aber lass mich gleich an Dr. Strong schreiben, dass ich ihn morgen besuchen werde. Ich setzte mich sogleich nieder und schrieb an Dr. Strong und trug den Brief selbst auf die Post, ohne einen Augenblick zu verlieren. Als ich zurückkam, hatten Agnes und meine Tante alles im Zimmer so umgestellt, dass es mir viel freundlicher erschien. Und mir war, als wohne hinfort Agnes Geist bei mir. Wir waren in guter Stimmung, soweit unsere Lage es gestattete. Als aber später Agnes Vater und Uriah Heep zu uns kamen, bemerkte ich, wie sehr Agnes die Gegenwart dieses Heuchlers bedrückte. Agnes Vater sah meine Tante nicht an. Na, Wickfield, suchen Ihre Augen Veilchen hier auf dem Fußboden? Ich habe Ihrer Tochter erzählt, wie gut ich mein Geld ganz allein angelegt habe, weil ich es Ihnen nicht anvertrauen wollte, da Sie in Geschäftssachen schläfrig geworden sind. Wir sind zusammen zu Rate gegangen und ich glaube, wir haben unsere Sache gut gemacht. Agnes ist meiner Meinung nach so viel wert wie die ganze Firma. Wenn ich mir die Freiheit nehmen darf, die Bemerkung zu machen, so erlaube ich mir, mit Miss Trotwood ganz übereinzustimmen. Ich würde mich zu glücklich schätzen, wenn Miss Agnes zum Geschäft gehörte. Weil Sie auch zum Geschäft gehören, meinen Sie. Ich finde, das genügt bereits. Finden Sie nicht auch, Sir? Und wie geht es Ihnen, Master? Ich sollte sagen, Mr. Copperfield? Ich hoffe, Sie sind auch wohl, selbst unter diesen Umständen. Geld macht nicht den Mann, Mr. Copperfield, gewiss nicht. Der Kuckuck hole diesen Menschen. Was zucken Sie denn bei jedem Satz, den Sie sprechen, wie ein galvanisierter Frosch zusammen? Ich bitte um Verzeihung. Miss Trotwood, ich weiß wohl, Sie haben schwache Nerven. Ich habe durchaus keine schwachen Nerven. Aber wenn Sie ein Aal sind, dann benehmen Sie sich wie ein Aal. Wenn Sie aber ein Mensch sind, dann behalten Sie Ihre Glieder in der Gewalt. Wie man sich leicht denken kann, war Mr. Heep von diesem Ausfall etwas beschämt. Und so wandte er sich von meiner Tante ab und nahm mich beiseite. Ich komme nur her, um zu erklären, dass wir sehr erfreut sein würden, wenn wir, meine Mutter oder ich, oder Wickfield und Heep, unter den gegenwärtigen Umständen etwas für Sie tun könnten. Nicht wahr, Mr. Wickfield, das darf ich doch sagen. Gewiss, gewiss. Uriah Heep ist sehr tätig im Geschäft, Trotwood. Dem, was er sagt, stimme ich völlig bei. Uriah Heep ist mir eine große Stütze. Eine Last ist von meiner Seele, Trotwood, seitdem ich ihn zum Associé habe. Der rote Fuchs verleitete ihn zu allen diesen Äußerungen, um ihn mir in dem Lichte zu zeigen, wie er ihn mir in jener Nacht, da er meinen Schlummer vergiftet, dargestellt hatte. Du gehst doch noch nicht, Vater? Willst du nicht warten, bis Trotwood und ich dich heimbegleiten? Ich glaube, er hätte eher, antwortete Uriah angesehen, wenn ihm dieser Würdige nicht zuvor gekommen wäre. Ich habe Geschäfte, sonst würde ich mich glücklich schätzen, hierbleiben zu können. Aber ich lasse meinen Associé als Stellvater der Firma da. Miss Agnes, immer der Ihre. Ich wünsche Ihnen guten Tag, Master Copperfield, und empfehle mich Ihnen mit aller Ergebenheit, Miss Betsy Trotwood. Mit diesen Worten entfernte er sich mit einem Kuss auf seine große Hand, indem er uns alle anschielte wie eine Larve. Ein paar Stunden saßen wir wohl noch beisammen, und dann begleitete ich Agnes und ihren Vater nach Hause. Nach dem Essen setzte sich Agnes wie früher zu ihm und schenkte ihm seinen Wein ein. Und als es dunkel wurde und er sich auf das Sofa legte, versorgte sie ihn wieder, und zwar auf so rührende Weise, dass ich dem Himmel heimlich dankte, dass er ein solches Geschöpf auf die Erde herabgesandt hatte. Und wie sie mit mir über Dora sprach, wie sie meine Lobsprüche anhörte, sie wieder lobte und sie mir noch kostbarer erscheinen machte. Ach, Agnes, Schwester meiner Jugendzeit. Wenn ich damals gewusst hätte, was ich erst viel später erfuhr. Alle guten Vorsätze zu verwirklichen, ging ich ans Werk. Und ich muss sagen, dass meine Lage mich stolz machte. Dr. Strong war sehr freundlich zu mir, und wir vereinbarten, dass ich gleich am nächsten Tag bei ihm anfangen sollte. Es ist mir höchst erfreulich, meinen jungen Freund wieder um mich zu haben. Nur, ich muss es gestehen, 70 Pfund jährlich, was ich Ihnen zahlen kann. Und die Arbeit ist Ihrer eigentlich nicht würdig. 70 Pfund verdoppeln unser Jahreseinkommen, machte ich ihm klar. Und wir wurden einig und die Arbeit begann. Er hatte es sich schon damals, als ich noch bei ihm in die Schule ging, in den Kopf gesetzt, ein Wörterbuch mit griechischen Wurzeln, wie er es nannte, herauszugeben. Und an diesem Wörterbuch arbeitete er jetzt immer noch, und ich sollte ihm nun dabei helfen. Morgens um 5 Uhr stand ich auf und kam erst um 10 Uhr am Abend nach Hause. Wie wenig Zeit blieb mir jetzt für Dora. Ich hatte ihr noch nichts von der Veränderung meiner Verhältnisse mitgeteilt. Nur, dass ich ihr viel zu erzählen hätte, schrieb ich. Mein neues Leben hatte schon länger als eine Woche gedauert. Und ich war entschiedener denn je in den schrecklichen, praktischen Entschlüssen, welche die Krise von mir forderte. Ich machte es zu meinem Grundsatz, in allem so viel zu arbeiten, als meine Kräfte nur erlaubten, und hatte dabei die dunkle Ahnung, dass ich Dora ein Opfer brächte. Dora aber wusste bis jetzt von meiner verzweifelten Entschlossenheit noch nichts, außer dem wenigen, was meine Briefe dunkel andeuteten. Aber es kam wieder ein Samstag, und an diesem Samstagabend sollte sie bei Miss Mills sein. Und wenn Mr. Mills in seinen Club gegangen wäre, was mir durch einen Käfig im Mittelfenster des Besuchszimmers telegrafiert würde, sollte ich zum Tee hineinkommen. Sobald ich diesen Käfig erblickte, trat ich ins Haus mit klopfendem Herzen. Dora kam mir an der Stubentür entgegen. Und Chip kam so heftig bellend zur Tür gesaust, dass er sich überkugelte. Und wir alle drei gingen so glücklich und verliebt als nur möglich in die Stube. Aber ich verheerte bald den schönen Garten unserer Freuden, indem ich Dora ohne die mindeste Vorbereitung fragte, ob sie einen Bettler lieben könnte. Dora, die hübsche kleine Dora, erschrak. Wie kannst du nur so närrisch fragen, einen Bettler lieben? Meine teuerste Dora, ich bin ein Bettler. Wie kann man nur so dumm sein und mir solche Geschichten erzählen? Warte. Chip, beiß ihn. Hier, Chip. Aber ich machte ein so ernstes Gesicht, dass Dora bald darauf zu weinen begann. Und es dauerte lange, bis ich sie mit allen Beteuerungen meiner ewigen Liebe, deren ich fähig war, wieder beruhigen konnte. Und als ich ihr schließlich erklärte, was ich alles tun wollte, um sie glücklich zu machen, und wie doch ein wohlverdientes Stück Brot süßer sei als ein ererbter Leckerbissen, und wie sie allein mich in meinen Vorsätzen und bei meinen Unternehmungen bestärken würde. Da sah sie gläubig zu mir auf, und ich schloss sie in meine Arme, in denen sie lange umfangen blieb und sich dicht an mich schmiegte. Sprich nur nicht mehr von Armsein und anstrengender Arbeit. Bitte. Mein teures Herz, die wohlverdiente Brotkruste. Ja, aber ich mag nichts mehr von Brotkrusten hören. Und Chip muss jeden Mittag um 12 Uhr ein Schöpsenkotelett haben. Oder er stirbt. Chip soll sein Schöpsenkotelett haben. Und zwar mit gewohnter Pünktlichkeit. Oh, du wirst sehen, wenn wir erst unser bescheidenes Heim bewohnen. Ich habe ein kleines Haus in Highgate gesehen. Es wird alles zum Besten. Aber nun komm und sei ganz lieb. Ich bin ganz lieb. Darf ich noch etwas sagen? Aber bitte sei nicht so praktisch. Das jagt mir solche Furcht ein. Liebes Herz, du brauchst doch über nichts zu erschrecken. Ich wünschte, du dächtest ganz anders darüber. Es soll dich kräftigen und begeistern, Dora. Aber es ist so grässlich. Nein, mein Liebes. Ausdauer und Charakterstärke befähigen uns, viel Schlimmeres zu ertragen. Aber ich bin viel zu schwach, um irgendetwas zu ertragen. Und warum auch? Komm, sei lieb. Und nie mehr so schrecklich. So praktisch. Ich werde es gewiss nicht sein. Nur weißt du, wenn du manchmal bedenken würdest, nicht schrecklich, gar nicht, nein, und auch nicht praktisch, nur um dir Mut zu machen, wenn du manchmal bedenken würdest, dass du mit einem armen Mann verlobt bist. Oh, ich bitte dich, es ist so schrecklich. Durchaus nicht, liebes Herz. Wenn du das manchmal bedenken würdest, so könnte uns das später sehr nützlich sein. Und wenn du vielleicht manchmal ein kleines Kochbuch in die Hand nimmst, ja, so wäre das recht klug. Denn unser Leben, Dora, wird rau sein. Wir müssen uns durchkämpfen. Wir müssen standhaft sein. Oh, du schlechter Mensch. Geh fort. Und Julia. Ich glaubte damals wirklich, ich hätte sie mit meinen Reden getötet. Denn sie war völlig verzweifelt und es gelang auch Miss Mills nicht, sie zu beruhigen. Als ich dann fragte, ob die Vorschläge, die ich wegen der Wirtschaft und des Kochbuches hätte geglaubt machen zu müssen, praktisch seien oder nicht, gab sie mir nach langer Überlegung zur Antwort. Mr. Copperfield, ich will ganz aufrichtig sein. Seelenleiden und Prüfungen ersetzen bei manchen Charakteren die Zahl der Jahre. Und ich will so aufrichtig gegen sie sein, als wäre ich eine Äbtissin. Nein, der Rat passt nicht für Dora. Unsere liebe Dora ist ein Liebling der Natur. Sie ist ein Wesen des Lichts, des Äthers, der Freude. Ich gestehe recht gern, dass es ganz gut wäre, wenn Dora ihre Ratschläge befolgen würde, aber... Und Miss Mills schüttelte den Kopf. Ich wagte es später, Miss Mills zu bitten, das Kochbuch in ihre Obhut zu nehmen, um es gelegentlich mit einem versteckten Hinweis Dora zu reichen. Gewiss will ich das Amt gern übernehmen, aber... Und abermals schüttelte sie den Kopf. Als unsere Versöhnung vollkommen war und Dora zu ihrer Gitarre ihre hübschen Lieder sang, fühlte ich mich als das größte Ungeheuer der Welt. Als ich Abschied nahm, legte sie ihren Arm um mich und sagte zu mir in ihrer allerliebsten, schmeichelnden Art. Also steh nicht um 5 Uhr auf, du böser Mensch. Das ist ja Unsinn. Aber ich muss doch arbeiten, Liebste. Warum? Um zu leben. Oh, wie lächerlich. Aber wie sollen wir ohne Arbeit leben? Wie? Irgendwie. Sie schien zu glauben, dass sie damit die Sache ganz abgemacht hätte und gab mir einen so allerliebsten und herzlichen, triumphierenden Kuss in ihrer Unschuld, dass ich sie nicht um 1 Million hätte ihrer Meinung berauben wollen. Ja, ich liebte sie und liebte sie hingebend und grenzenlos. Aber da ich dabei auch ziemlich angestrengt arbeitete, saß ich manchmal abends meiner Tante gegenüber und dachte darüber nach, wie sehr ich Dora damals erschreckt hatte und wie ich mir am besten meinen Weg durch dieses Dickicht von Hindernissen mit einem Gitarrenfutteral bahnen könnte, bis es mir vorkam, als ob mein Haar vor lauter Nachdenken grau würde. Wenn ich aber morgens aufwachte, ging ich wieder mit allem Eifer an meine Arbeiten und sogar in der Kunst der Stenografie machte ich Fortschritte, die mich selbst ermutigten. So schien es, das Schicksal gut mit mir zu meinen, bis mich eines Tages Mr. Spenlow zu sich rief und mich bat, ihm in ein Kaffeehaus zu folgen. Dort im oberen Stock, in einem öden, kahlen Zimmer, wartete Miss Murdstone auf uns, die Schwester meines Stiefvaters und die Gesellschaftsdame von Dora, wie Mr. Spenlow es bestimmt hatte. Seit sie von der Hochzeit ihres Bruders zurückgekehrt war, hatte sie offenbar alles unternommen, um hinter die heimlichen Beziehungen zwischen Dora und mir zu kommen. Jedenfalls saß sie jetzt starr und triumphierend mit einem Bündel Briefe in den Händen da und wartete auf das Verhör, in das mich Mr. Spenlow sogleich verwickelte und in dem ich nur immer bestätigen konnte, dass alles zutraf, was er mir vorhielt. Miss Murdstone spielte ihre Rolle als Anklägerin vorzüglich. Als Miss Dora ihren Besuch bei Miss Mills beendigt hatte, schien mir das Benehmen von Miss Dora noch mehr Veranlassung zum Verdacht als früher zu geben. Deshalb beobachtete ich Miss Spenlow auf das Schärfste. Arme kleine Dora, so ahnungslos dem Auge dieses Drachens ausgesetzt zu sein. Aber dennoch konnte ich erst gestern Abend die Beweise entdecken. Miss Dora schien mir zu viele Briefe von Miss Mills zu empfangen. Und gestern Abend nach dem Tee sah ich, wie das Hündchen knurrend im Zimmer herumlief und etwas zerzauste. Ich sagte, Dora, was hat der Hund? Es ist Papier, sagte sie. Dann fühlte sie nach ihrer Tasche, schrie auf und lief zu dem Hunde. Ich trat dazwischen und sagte, liebe Dora, Sie werden mir erlauben. Oh, Chip, elender Schoßhund, das Unglück war also dein Werk. Das Hündchen flüchtete unter das Sofa und ließ sich nur schwer mit dem Schüreisen wieder hervorholen. Und selbst als das gelungen war, hat es immer noch den Brief zwischen den Zähnen und hielt ihn so hartnäckig fest, dass es sich sogar an diesem Dokument emporheben ließ. Endlich jedoch hatte ich den Brief. Nachdem ich ihn gelesen hatte, sagte ich, Miss Spenlow, Sie besitzen viele derartige Briefe. Und erlangte zuletzt von ihr das Paket, zu dem Sie, Mr. Spenlow, Mr. Copperfield bitten wollten, sich zu äußern. Sie haben Miss Murdstone gehört, Mr. Copperfield. Ich erlaube mir, Sie zu fragen, ob Sie etwas darauf zu erwidern haben. Ich habe nichts darauf zu erwidern, Sir. Außer, dass ich allein die Schuld trage. Dora... Miss Spenlow, wenn Sie erlauben. ...wurde durch mich verleitet und überredet, die Sache verborgen zu halten. Und ich beklage es bitter. Sie sind sehr zu tadeln, Sir. Wenn ich einem Gentleman mein Haus öffne, mag er 19 oder 90 sein, so setze ich in ihn vollkommenes Vertrauen. Wenn er mein Vertrauen täuscht, macht er sich einer unehrenhaften Handlung schuldig, Mr. Copperfield. Ich fühle das, glauben Sie mir. Aber ich habe vorher nie daran gedacht. Ich liebe Miss Spenlow dermaßen. Unsinn, ich bitte es mir nicht ins Gesicht zu sagen, dass Sie meine Tochter lieben. Könnte ich mein Benehmen verteidigen, wenn dies nicht der Fall wäre? Ach, können Sie Ihr Benehmen verteidigen, wenn es der Fall ist? Haben Sie an Ihr Alter und an das Alter meiner Tochter gedacht? Haben Sie an die Lebensstellung meiner Tochter gedacht? An die Pläne, die ich zu ihrer Förderung im Sinn habe, an meine testamentarischen Verfügungen. Haben Sie überhaupt etwas gedacht? Ich fürchte sehr wenig. Aber Sie können mir glauben, ich habe meine eigene Lebensstellung nicht außer Acht gelassen. Als ich Ihnen darüber Aufklärung gab, waren wir bereits verlobt. Ich muss Sie bitten, mir nicht von Verlobung zu reden. Nicht zu glauben! Seitdem sich meine Lage so verändert hat, habe ich alles getan, um sie zu verbessern. Und es wird mir gelingen, sie weiter zu verbessern. Wollen Sie mir Zeit geben, ein paar Jahre. Wir sind beide noch sehr jung, Sir. Ja, Sie haben recht, Sie sind beide noch sehr jung. Es ist nichts als Unsinn. Werfen Sie Miss Spenlows Briefe ins Feuer oder geben Sie sie mir, damit ich es für Sie tue. Und wir wollen übereinkommen, das Geschehene nicht weiter zu erwähnen. Gleich in Zukunft unser Verkehr sich natürlich bloß auf die Commons beschränken kann. Nun, Mr. Copperfield, Sie sind sonst ein verständiger junger Mann. Es ist der vernünftigste Weg, den Sie einschlagen können. Sir, Sie müssen verstehen, ich liebe Dora. Miss Spenlow, ich glaube nicht... Nein, ich kann auf Ihren Vorschlag nicht eingehen. Gut, Mr. Copperfield, dann muss ich sehen, was ich bei meiner Tochter ausrichten kann. Sie wissen wahrscheinlich, dass ich nicht ganz ohne Vermögen bin und dass meine Tochter meine nächste Erbin ist. Ich hoffe, Sie halten mich nicht für berechnend. Nein, in diesem Licht betrachte ich die Sache nicht. Sie werden aber kaum glauben, dass ich meine Verfügungen noch nicht getroffen habe. Sicher werden Sie das getan haben, Sir. Nun, ich könnte wenn diese törichte Geschichte nicht ganz aufgegeben würde, mich verleiten lassen, sie durch gewisse Bestimmungen vor den Folgen einer törichten Heirat zu schützen. Ich hoffe aber von Ihnen, Mr. Copperfield, dass Sie mich nicht zwingen werden, nur eine Viertelstunde lang diese versiegelte Seite in dem Buche des Lebens wieder zu öffnen und nur eine Viertelstunde lang ernste, längst geordnete Angelegenheiten umzustoßen. Sir, antworten Sie mir jetzt nicht. Ich gebe Ihnen eine ganze Woche Bedenkzeit. Ich konnte nichts anderes tun, als mich einverstanden zu erklären. Aber ich wusste, dass keine Zahl von Wochen einen Eindruck auf eine solche Liebe wie die meine wahrmachen konnte. Als ich wieder allein war, fiel mir ein, dass Mr. Spenlow Dora Schrecken einjagen und sie weinen machen könnte, während ich nicht da war, um sie zu trösten. Und dieser Gedanke quälte mich so, dass ich mich augenblicklich hinsetzte und ihm einen Brief schrieb und ihn bat, die Folgen meines schrecklichen Fehltritts nicht an seiner Tochter heimzusuchen. Ich bat ihn, ihr weiches Gemüt zu schonen und sprach überhaupt zu ihm, als ob er anstatt ihr Vater ein Menschenfresser gewesen wäre. Diesen Brief legte ich sogleich auf sein Pult. Ich sah durch die halboffene Tür, wie er ihn später las, aber den ganzen Morgen sagte er nichts davon. Doch bevor er wegging, rief er mich zu sich hinein. Machen Sie sich keine Sorgen wegen des Glücks meiner Tochter. Ich habe ihr erklärt, dass dies alles Unsinn ist. Sie aber können sich ihre Sorgen ersparen. Im Übrigen hoffe ich, dass Sie in ein paar Tagen mehr Einsicht haben. Ich wünsche weiter nichts, als dass Sie die ganze Sache vergessen. Ich war verzweifelt. Weiter nichts. Ich schrieb sofort an Miss Mills und begab mich am Abend selbst zu ihr. Wir beschlossen, dass sie am nächsten Morgen ganz früh zu Dora gehen und auf Mittel sinnen sollte, ihr durch Blick oder Wort Nachricht von meiner unveränderten Liebe und meinem Kummer zu geben. Als ich nach Hause kam, vertraute ich alles meiner Tante an. Aber meiner grenzenlosen Verzweiflung vermochten auch ihre trostreichen Reden nicht beizukommen. Und so ging ich zu Bett und stand am nächsten Morgen ebenso verzweifelt auf. Es war Sonnabend früh und ich ging geradewegs nach den Commons. Ich wunderte mich, als ich unser Büro von fern erblickte, über die verschlossenen Fenster. Als ich hastig näher kam, fand ich Leute davor. Und als ich eintrat, saßen die Schreiber da und niemand arbeitete. Der alte Tiffé, ein meist etwas zerstreuter Bürovorsteher, kam mir entgegen, als er mich in der Tür erblickte. Ein schreckliches Unglück, Mr. Copperfield. Was ist geschehen? Wissen Sie es nicht? Nein. Mr. Spenlow. Was ist mit ihm? Tot? Tot? Ja. Er speiste gestern in der Stadt und fuhr allein in seinem Wagen hinaus, denn er hatte den Kutscher vorausgeschickt, wie er es manchmal tat. Was weiter? Der Wagen kam ohne ihn an. Sind die Pferde durchgegangen? Nein, nein, sie schwitzten nicht. Nicht mehr, als wenn sie im Schritt gefahren wären. Und wo fand man ihn? Eine Meile vom Haus. Ob er vom Schlage getroffen herausfiel oder ausgestiegen war, weil ihm übel wurde, jedenfalls war er ganz besinnungslos, wenn er auch noch geatmet hat. Gesprochen hat er jedenfalls nicht wieder. Der Arzt kam, aber es war alles umsonst. Ich kann nicht beschreiben, in welchen Gemütszustand mich diese Nachricht versetzte. Die Erschütterung eines so plötzlich eintretenden Ereignisses, das einen Mann betraf, mit dem ich in jeder Hinsicht uneins war. Wahrhaftig, beschreiben kann ich es nicht. Wie ich in den tiefsten Tiefen meines Herzens eine stille Eifersucht auf den Tod hegte. Wie mir war, als ob mich seine Macht aus Doras Gedanken verdrängen könnte. Wie mich ein selbstsüchtiger, geiziger Wunsch erfüllte, in dieser schwersten aller Zeiten jeden, vor dem sie weinte und von dem sie sich jetzt trösten ließ, von ihr fernzuhalten, außer mir. Und ihr alles in allem zu sein. In dieser Stimmung ging ich abends nach Norwood. Und da ich erfuhr, dass Miss Mills dort war, so veranlasste ich sogleich meine Tante, einen Brief an sie zu richten, den ich schrieb. Und indem ich sie bat, Dora zu sagen, dass ihr Vater mit der größten Güte und Rücksicht gesprochen und bei Erwähnung ihres Namens nur Worte der Liebe und keinen einzigen Vorwurf gebraucht hätte. Am anderen Morgen empfing meine Tante ein paar Zeilen als Antwort. Das Kuvert war an sie adressiert, der Brief aber an mich gerichtet. Dora ist vom Schmerz überwältigt. Als ich sie fragte, ob ich sie grüßen sollte, weinte sie nur heftig und rief: Ach, Papa, lieber, armer Papa. Aber sie hatte nicht Nein gesagt. Und das nahm ich als ein günstiges Zeichen. Das war mein einziger Trost in den Wochen, die folgten, in denen es mir schien, als ob ich einen Palast von Karten bewohnt hätte, der nun eingestürzt war. Und nur diese Zeilen von Miss Mills und mich unter den Trümmern übrig ließ. Als ob ein böser Zauberer einen magischen Kreis um die unschuldige Göttin meines Herzens gezogen hätte, in den ich nur mit Hilfe jener gewaltigen Schwingen, die so viele Menschen über so vieles hinwegtragen, gelangen konnte. Lebensgeschichte und gesammelte Erfahrungen David Copperfields des Jüngeren von Charles Dickens. Nach der ersten deutschen Übersetzung von Karl Kolb für den Funk bearbeitet von Walter Andreas Schwarz. Sie hörten die vierte Sendung einer fünfteiligen Folge. Die Rollen und ihre Sprecher waren David Copperfield, Heiner Schmidt, Peggotty, Mila Kopp, Betsy Trotwood, Erika von Tellmann, Agnes Wickfield, Elisabeth Schwarz, Mr. Wickfield, Jörg Schleicher, Dora Spenlow, Christine Born, Mr. Spenlow, Wilhelm Kürten, Miss Merston, Ruth Hausmeister, Uriah Heep, Hans-Helmut Dicko, Julia Mills, Karin Schlemmer, Mrs. Krupp, Uta Rücker, der Bediente, Walter Thurau, Dr. Strong, Karl Köstlin, Tiffy, Hans Timmerding. Der Erzähler war Heiner Schmidt. Musik Enno Dugend. Ton und Schnitt Walter Jost und Ursula Guckenberger. Regie führte Claire Schimmel.